Erster Brief, Stuttgart, den 3. April 1780. Hier, mein Lieber, habe ich mich zum ersten Mal in Deutschland gelagert. Um nach meiner Gemächlichkeit in die verschiedenen Teile des Schwabenlandes Ausfälle zu machen und die nötigen Kundschaften einzuziehen. Ich habe es mir zur Regel gemacht, mir für jeden bestimmten Teil Germaniens einen gewissen Mittelpunkt zu wählen, darin einige Zeit zu verweilen und die Gegend umher mit Muße zu überschauen. Ich will Deutschland bis auf einen gewissen Grad im eigentlichsten Verstande studieren. Wer wollte aber dieses Studium bis in das sehr große Detail der sehr kleinen Staaten des Deutschen Reiches, der unzähligen Grafschaften, Baronien, Republikchen und dergleichen treiben? Diesen erweist man wahrhaftig schon zu viel Ehre, wenn man nur sagt, dass sie existieren. Du weißt, dass ich mich eine Zeit lang in Straßburg aufhielt, um das Deutsche, welches ich schon zu Paris lesen konnte, ein wenig sprechen zu lernen und mich vorläufig mit dem Land, das ich bereisen wollte, in Karten und Büchern bekannt zu machen. Ich fand zu diesem Zwecke mehr Hilfsmittel, als ich erwartete. Wahrhaftig, es ist die Schuld der deutschen Geographen und Statistiker nicht, dass man ihr Land außer demselben so wenig kennt. Wenn du mir also ein wenig Beobachtungsgeist zutraust, so kannst du in meinen Briefen etwas mehr erwarten, als du in den Reisebeschreibungen einiger unserer Landsleute und einiger Engländer von Deutschland gesehen hast. Gemeiniglich sind dies Leute, die nur die großen Höfe besuchen. Da fahren sie die Heerstraßen her, fahren in ihrem wohlverschlossenen Wagen, als wenn sie, wie Freund Yorick, dem Tode entfliehen wollten, brüten in dem Gewölke ihrer Ausdünstungen Grillen aus, die sie uns dann für echte Produkte des Landes ausgeben, welches sie mit Extrapost durchreist haben, und haschen allenfalls am Stadttor, am Gasthof, bei ihrem Wechsler, bei einem Mädchen von gutem Willen, im Opernhaus oder bei Hofe ein Anekdötchen, woraus sie uns den Charakter und Geist eines Volkes gar geschickt herauszuklauben wissen. Gar oft verstehen sie kein Wörtchen von der Sprache des Volkes, das sie uns schildern, und lernen einen kleinen Teil der Einwohner einer Hauptstadt, mit dem sie auf Geratewohl in Bekanntschaft kommen, durch eine fremde Sprache und eben dadurch auch in einem fremden und falschen Lichte kennen. Ein Reichsgraf oder Baron, wenn er nicht in Frankreich gebildet worden wäre, muss Grimassen machen, wenn er mit einem Marquis Französisch spricht. Eine Sprache passt nur auf die Sitten und eigentümliche Art ihres Landes. Man muss sich in alle Klassen des Volkes mischen, das man kennenlernen möchte. Selten tun das die Herren, die uns ihre Reisen beschreiben. Selten können sie es tun. Gemeiniglich bleiben sie einem engen Zirkel von Leuten, in denen sie von ihrem Interesse, ihrer Laune, ihrem Vergnügen, ihrem Stande und so weiter gezogen werden und sehen dann alles nur einseitig an. Kurz, man muss ein studierender Reisender von Profession sein, um in das Eigentümliche eines ganzen Volkes einzudringen. Deutschland genau kennenzulernen ist ungleich schwerer als irgendein anderes europäisches Land. Hier ist es nicht wie in Frankreich und den meisten anderen Ländern, wo man in den Hauptstädten sozusagen die Nation in einer Nuss beisammen hat. Hier ist keine Stadt, die dem ganzen Volke einen Ton gibt. Sie ist in fast unzählige größere und kleinere Horden zerteilt, die durch Regierungsform, Religion und andere Dinge unendlich weit voneinander unterschieden sind und kein anderes Band unter sich haben als die gemeinschaftliche Sprache. Übrigens, kennst du meine Art zu reisen? Kann ich nicht auf den öffentlichen, gewöhnlichen Fuhren, die mir der Gesellschaft wegen, und sollte sie auch nur aus Juden, Kapuzinern und alten Weibern bestehen, außerordentlich lieb sind, zu Wasser oder zu Lande fortkommen, so bin ich meistens zu Fuße, die Ritter auf meinem Steckenpferd abgerechnet. Und weißt du wohl, dass ich Weltbürger genug bin, um auch außer meinem Vaterlande Gutes und Schönes zu finden, und mich eben nicht höchlich darob zu ärgern, wenn nicht alles wie bei uns zu Hause ist. Im Wesentlichen ist es doch so. Der Unterschied beruht bloß auf gewissen Beziehungen und Modifikationen. Rechne also alle Woche wenigstens auf einen Brief, worin du irgendein deutsches Volk oder eine deutsche Landschaft wirst kennenlernen. Auf einen Pack einfältige Plauderei, die du mitunter wirst verschlucken müssen, wird es dir wohl nicht ankommen. Ich denke, dein Magen ist durch unsere neuesten Broschüren schon daran gewöhnt worden und ich werde sie dir auch in kleinen Dosen eingeben. So lebe denn wohl.